Erster dann rief er mit lauter Stimme in meine Ohren, dass die Bestrafung der Stadt nun unmittelbar bevorstehe. Zweiter sechs Männer kamen aus der Richtung des nördlichen Tores, wobei jeder eine Waffe zur Zerstörung in der Hand hielt. Unter ihnen war ein Mann, der Kleidung aus Leinen trug und ein Schreibzeug an seiner Seite hatte, bevor sie sich alle neben den bronzenen Altar stellten. Dritter, die Herrlichkeit des Gottes Israels erhob sich von dem Geistwesen, auf dem sie vorher war, und bewegte sich zur Schwelle des Tempels. Dort rief Gott dem Mann zu, der das Leinenhemd und das Schreibzeug trug. Vierter, der Herr sagte zu ihm, dass er mitten durch Jerusalem gehen solle, um ein Zeichen auf die Stirn der Männer zu machen, die über die schrecklichen Taten in der Stadt trauern. Fünfter, zu den anderen Männern sagte er in meiner Gegenwart, dass sie dem ersten Mann durch die Stadt folgen und alle Menschen ohne Mitleid töten sollten. Sechster, sie sollten alle Menschen ohne Unterschied töten, aber niemanden berühren, der das Zeichen an der Stirn trug. Sie begannen ihre Aufgabe direkt beim Heiligtum mit den führenden Männern, die vor dem Tempel standen. Siebter, er befahl ihnen, den Tempel zu verunreinigen und die Höfe mit Toten zu füllen, woraufhin sie in die Stadt hinauszogen und dort die Menschen töteten. Achter, während sie die Menschen töteten, warf ich mich zu Boden und schrie laut, ob der Herr wirklich den gesamten Rest Israels vernichten wolle, indem er seinen Zorn über Jerusalem ausgieße. Neunter, er antwortete mir, dass die Schuld von Israel und Juda extrem groß sei, weil das Land voller Gewalt und Ungerechtigkeit stecke. Die Menschen dachten nämlich, dass der Herr das Land verlassen habe und ihre Taten nicht sehen könne. Zehnter, deshalb werde ich kein Mitleid zeigen und keine Gnade walten lassen, sondern ich werde sie für ihr Verhalten zur Verantwortung ziehen. Elfter, schließlich kam der Mann in der Leinenkleidung zurück, der das Schreibzeug bei sich hatte, und berichtete, dass er alles genau so getan habe, wie es ihm befohlen worden war.